Kundgabe 4507. Empfangen durch Bertha Dudder am 11.12.1948. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und ich bin bei euch, so ihr meinen Namen aussprechet, so ihr euch nur mit Gedanken befasset, die mich zum Ziel haben. Dann bin ich mitten unter euch. Glaubet dies und seid euch meiner Gegenwart bewusst, so wie ihr von mir sprechet, und stellet euch vor, dass ich an jede Herzenstür anklopfe und Einlass begehre, und dass ihr mich nicht abweisen dürfet, so ihr euch mein Wohlgefallen erringen wollet. Ihr sollet euch selbst öffnen, so ich zu euch reden will, durch Wort oder Schrift, durch Gedanken oder durch meine Diener auf Erden, die euch mein Wort bringen. Denn so ihr mein Wort annehmet, nehmet ihr mich selbst auf in euer Herz. So ihr es befolget, haltet ihr mit mir das Abendmahl. Denn dann lebt ihr meinem Willen gemäß, den ich durch mein Wort euch kundtue, in der Liebe. Und ihr verbindet euch durch die Liebeswerke mit mir. Ihr stellt eine so innige Verbindung mit mir her, dass ihr es vernehmet, so ich zu euch Worte der Liebe spreche und also euch speise mit Seelennahrung. So ich euch das Brot des Himmels, mein Fleisch und mein Blut darbiete. So ich also selbst zu euch komme im Wort. Lasset mich oft bei euch weilen. Lasset eure Gedanken zu mir schweifen. Und führet des Öfteren geistige Gespräche, auf dass ich euch stets gegenwärtig sein kann. Denn ich selbst habe euch die Verheißung gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und wo ich weile, dort könnet ihr nur gewinnen. Denn ich teile stets meine Gaben aus, weil ich euch, meine Geschöpfe, liebe und euch beglücken will. Und ihr selbst könnet das Maß meiner Gnadengabe bestimmen. Ihr könnet viel empfangen, wie ihr aber auch meine Liebe zurückweisen könnet, indem ihr der Welt euer Auge zuwendet, indem ihr geistige Gespräche abbrechet und weltliche Interessen in den Vordergrund treten lasset. Ich lasse euch gewähren und zwinge euch nicht, mich anzuhören, doch ihr selbst beraubt euch vieler Güter. Ich kann euch nur so bedenken, wie euer freier Wille es zulässt. Ich biete euch wohl meine Gnade an, dränge sie aber nicht euch auf. Doch meiner Gegenwart gehet ihr verlustig, so ihr euch von mir abwendet. Denn ich will begehrt werden, um mich schenken zu können. Dennoch gebe ich euch nicht auf. Immer wieder sende ich meine Boten zu euch, die den Weg für mich bereiten sollen. Und ich folge ihnen, so ihr Anstalten machet, mich aufzunehmen. Und so könnet ihr ständig die Gnade in Anspruch nehmen, ständig könnet ihr bei mir zu Gast sein, so ihr nur meiner gedenket und die Welt nicht mehr beachtet. Denn wahrlich, bedenke ich euch besser, als die Welt euch geben kann. Darum lasset mich nicht vergeblich anklopfen, sondern höret auf meine Stimme und folget ihr. Lasset euch einladen zum Abendmahl und seid meine Gäste, auf dass ich euch erquicken kann, leiblich und geistig mit Speise und Trank. Amen.